1. Jubelt, ergerechten, über den Herrn, den es ist angemessen, das aufrichtig Menschen im Loblieder sind gen. 2. Dankt dem Herrn unter Einsatz der Zitheren spielt Furin auf der Zensitigen Harf, im Sein groß zu Ehren. 3. Singt im ein Newslied und spielt die Seiten Instrumente mit großer Fertigkeit, waren der Lord vor Freude jubelt. 4. Denn das Wort des Herrn ist absolut vertrauenswürdig und als, was unternimmt, ist von Trui und Beständigkeit geprägt. 5. Erlehrt die Gerechtigkeit so das Recht und die gesamte Erde ist erfüllt von der unerschöpflichen Güte des Herrn. 6. Durch das Wort des Herrn wird der Himmel erschaffen und das gesamte Himmelsche entstand allein durch den Horch seines Manns. 7. Sammelt das Wasser des Meeres wie in einem Gefäß und bewahrt die gewaltigen Fluten in seinen Wortskammern auf. 8. Die gesamte Erde soll dem Herrn mit Ehrfurcht begegnen und alle Bewohner der Welt müssen vor seiner Autorität erzittern. 9. Denn sobald einen Befehl ausbrach, geschah es, und auf seinen Ordnung hinstand die gesamte Schöpfung fest die. 10. Der Herr macht die Pläne der Nationen zunichte und vereitelt die Absichten der Völker, damit sein will geschieht. 11. Die Beschlüsse des Herrn haben jedoch ewig bestand, und die Gedanken seines Herzens bleiben über all Generationen hinweg gültig. 12. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist, und jene Nation, die er sich als sein persönliches Eigentum erwählt hat. 13. Der Herr blickt vom Himmel herab und beobachtet aufmerksam all Menschenkinder, ungeachtet ihre Herkunft oder ihr Stands. 14. Von seinem Festen Wohnsitz aus betrachtet er genau all Bewohner der Erde und nimmt Anteil an ihrem Leben. 15. Hat jedem Einzelnen von ihnen das Haus gebildet und achtet nun sorgfältig auf all Taten, die es ihr vollbringen. 16. Ein König erringt den Sieg nicht allein durch die Größe seines Heeres, und auch ein Held rettet sich nicht durch bloß körperliche Kraft. 17. Es ist ein Torschung, den Sieg von der Stork eins für die zu erwarten, die dessen große Kraft kein Retten garantieren kann. 18. Tatsächlich ruht das Orge des Herrn auf Jenen, die in Furchten und ihr Hoffnung fest auf sein Nade set zen. 19. Biebsichtigt, Leben vor dem Tod zu bewähren und sie selbst in Zeiten der Hungersnot sicher Leben zu erhalten. 20. Unser Seel wartet geduldig auf den Herrn, denn ist unser einzig Worksame Hilfe und unser Schutzender Schild. 21. Unser Herz freut sich über ihn, weil wir unser gesamtes Vertrauen in seinen heiligen und unvergleichlichen Namen setzen. 22. Dein Nade, Herr, möge beständig über uns bleiben, genau in dem Maß, wie wir unser Hoffnung auf dich richten.